Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these words to our hearts. Und segne diese Worte zu unseren Herzen. And may they encourage us. Und mögen die uns ermutigen. In our walk with you. In unserem Wandel mit dir. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Okay, turn to Proverbs chapter 31. Schlag bitte Sprüche 31 auf. Chapter 31 speaks of an excellent wife. Und Kapitel 31 spricht von einer exzellenten Frau. But as you read the text, it's also speaking about a mother. Aber wenn du den Text liest, dann merkst du, dass es auch von einer Mutter spricht. So we'll just substitute the word mom in here. Also werden wir einfach das Wort Mama einfügen hier. Starting with verse 10. Wir fangen an bei Vers 10. Did we pray already? Haben wir schon gebetet? Okay, yeah, we did. Okay. Okay, an excellent mom who can find. Wer kann eine tüchtige Frau, eine tüchtige Mama finden? Everybody, right? Jeder. It's an excellent wife, that's hard to find. No, I'm teasing. An excellent mom who can find. Wer kann eine tüchtige Mama finden? For her worth is far above jewels. Weit über Korallen geht ihr Wert. And the heart of her husband. Und ihr vertraut das Herz ihres Mannes. And we can add her children. Und auch ihre Kinder. Trusts in her. Vertraut ihr. For he and they will have no lack of gain. Und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. She does them good and not evil. Sie erweist ihnen Gutes und nichts Böses. All the days of her life. Alle Tage ihres Lebens. If you look at verse 25. Und wenn ihr Vers 25 schaut. Strength and dignity are her clothing. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. And she smiles at the future. Und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. She opens her mouth in wisdom. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit. And the teaching of kindness is on her tongue. Und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. She looks well to the ways of her household. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus. And does not eat the bread of idleness. Und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Her children rise up and bless her. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Her husband also, and he praises her. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Many daughters have done nobly. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. But you excel them all. Du aber übertriffst sie alle. Thanks, Mom. Danke, Mama. It says here that there is kindness in her tongue. Es heißt hier, dass da Freundlichkeit in ihrer Zunge ist. Last week we spoke about glorifying God in all that we do. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir Gott verherrlichen in allem, was wir tun. 1 Corinthians 10:31. 1. Korinther 10, 31. And just to refresh the definition. Um jetzt die Definition noch einmal zu erörtern. To draw attention to the awesomeness of God. Auf die Wunderbarkeit Gottes die Aufmerksamkeit ziehen. That's what it means to glorify God. Das bedeutet es, Gott zu verherrlichen. 1 Corinthians 6:19. 1. Korinther 6:19. And verse 20. Vers 20. We are bought with a price. Wir werden mit einem Preis erkauft. Glorify God in your body. Verherrliche Gott in deinem Leib. You are not your own. Du gehörst nicht dir selbst. So draw attention to the awesomeness of God. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Wunderbarkeit Gottes. We can amplify it a little bit. Wir können das noch erweitern. Through who I am. Dadurch, wer ich bin and what I do, und was ich tue, let me draw attention to the awesomeness of God. Lass mich die Aufmerksamkeit zeigen auf die Herrlichkeit Gottes. That is, was bedeutet, who He is and what He does. Was er ist und was er tut. So I draw attention to God. Also bringe ich die Aufmerksamkeit auf Gottes, and auf Gott. I let my works shine. Und ich lasse meine Werke scheinen. I let my good works shine among men. Ich lasse meine guten Werke unter den Menschen that scheinen. That they may glorify my Father in heaven. Dass sie meinen Vater im Himmel ehren. And this is very practical. Und das ist sehr praktisch. We can use it in driving. Wir können das beim Fahren verwenden. Showing acts of kindness. Indem wir einfach Taten der Freundlichkeit zeigen. We can do it on the job. Und wir können es auch bei der Arbeit tun. We are purposely letting our good works shine. Wir lassen absichtlich unsere guten Werke scheinen. And our acts of kindness und unsere Taten der Freundlichkeit are like light bulbs sind so wie Glühlampen, shining in a dark world of self-orientation. Die in einer dunklen Welt der Selbstorientierung scheinen. Now nothing shines more than a mother. Und nichts leuchtet mehr als eine Mutter. Because a mother really expresses the full nature of God. Weil eine Mutter wirklich die volle Natur Gottes ausdrückt. At the marriage seminar last week, we were talking about a difference between a man's brain and a woman's brain. Bei dem Eheseminar letzte Woche haben wir über den Unterschied zwischen dem Gehirn eines Mannes und dem Gehirn einer Frau gesprochen. It's not that a man's brain is smaller. Es ist nicht so, dass das Gehirn eines Mannes kleiner ist. As some wives might think. Wie vielleicht manche Ehefrauen denken. It's that men have two brains. Sondern dass Männer zwei Gehirne haben. When we're in the womb for 16 weeks, wenn wir 16 Wochen in dem Mutterleib sind, the first 16 weeks, the mother secretes incredible amounts of testosterone. Also kommt eine unglaubliche Menge von Testosteron. And we as sons, we are bathed in testosterone. Und als Söhne werden wir so richtig gebadet in diesem Testosteron. And this testosterone destroys the nerve endings between the two sides of the brain. Und dieses Testosteron zerstört die Nervenendungen zwischen diesen zwei Gehirnteilen. So men have a very difficult time switching from one side of the brain to the other. Also haben Männer eine sehr harte Zeit, also Schwierigkeit damit, von einem Teil des Gehirns zum anderen zu wechseln. Which is an advantage in certain situations. Was in manchen Situationen ein Vorteil ist. I mean, if a man is hunting for food for the family. Also wenn ein Mann jetzt nach Essen jagt für die Familie. And there's a beautiful flower over there. Und da ist eine wunderschöne Blume da drüben. And he has to decide whether to shoot this deer or to look at the flower. Und er muss sich jetzt entscheiden, ob er jetzt dieses Reh auf dieses Reh schießt oder ob er die Blume anschaut. He's focused. Er ist fokussiert. Because it's difficult for him to switch over to the other side of the brain. Weil es für ihn schwierig ist, zu der anderen Gehirnhälfte zu wechseln. My brain probably looks like Budapest. Mein Hirn schaut wahrscheinlich so aus wie Budapest. It's got a river going right through it. Da geht so ein Fluss gerade durch. There's Buddha and Pest. Da gibt's Buddha und Pest. And then there's some bridges going between. Und dann gibt's ein paar Brücken, die zwei verbinden. And if we bring this into this picture, und wenn wir das jetzt ins Bild bringen, a woman, eine Frau, can really express the full counsel or the full nature of God in milliseconds. Kann in Millisekunden die volle Natur Gottes ausdrücken. The kindness, die Freundlichkeit and the severity of God. Und auch die Ernsthaftigkeit von Gott. This is Romans 11:22. Das ist Römer 11:22. Paul said, "Oh, the kindness and the severity of God." Und Paulus sagt, oh, die Freundlichkeit und die Strenge Gottes. Now here's a few things that people have said about their moms. Und das sind ein paar Dinge, die Leute über ihre Mütter gesagt haben. See. This is said, although all that I am and ever hope to be. Da sagt jemand, alles was ich bin und jemals hoffe sein zu können. I owe to my angel mother. Das schulde ich meiner Engelsmutter. Abraham Lincoln. So der Abraham Lincoln. My mother was the most beautiful woman I ever saw. Meine Mutter war die wunderschönste Frau, die ich jemals gesehen habe. George Washington. Sagte George Washington. The future destiny of a child is always the work of the mutter. Die Zukunftsausrichtung eines Kindes ist immer das Werk der Mutter. It is Napoleon Bonaparte. Das war Napoleon Bonaparte. Okay. Charlie Chaplin said this. Charlie Chaplin sagt Folgendes. My mother was the most splendid woman I ever knew. Meine Mutter war die wonderful. Die wunderbarste Frau, die ich jemals gekannt habe. If I have amounted to anything, wenn ich irgendetwas geschafft habe, it will be due to her. Dann schulde ich es ihr. My mother, someone said, never gave me up. Irgendjemand never hat, gave up on me. Hat gesagt, meine Mutter hat nie aufgegeben. I messed up in school so much they kept sending me home. Ich habe so viel Blödsinn gemacht in der Schule und sie haben mich immer wieder nach Hause geschickt. But my mother sent me right back. Aber meine Mutter hat mich immer wieder zurückgeschickt. Okay. Here's another one. My mother said to me. Hier ist noch eins. Meine Mutter hat zu mir gesagt, if you become a soldier, wenn du ein Soldat wirst, you'll be a general. dann wirst du ein General. If you become a monk, wenn du ein Mönch wirst, you'll be the Pope. Dann wirst du der Papst. Instead, und stattdessen, I became a painter. Bin ich ein Maler geworden. Pablo Picasso. Das war Picasso. So, Mom. Here's a couple of trivia things about moms. Und hier sind noch ein paar andere Sachen über Mütter. How many people know the mother who had the most children in history? Wie viele Leute wissen, welche Mutter die meisten Kinder in der Geschichte hatte? Her first name was Fyodor. Yeah, no, yeah. That's the husband's name. They don't give the wife's name. They just say the first. No. Okay. She had 69 children. Sie hatte 69 Kinder. This is in the 1700s. Das war im 18. Jahrhundert. 16 pairs of twins. 16 Zwillingspaare. 7 sets of triplets. 7 Drillings, ja, Drillingsgruppen, wie sagt man das? 3. Yeah. 4 sets of quadruplets. Und 4-mal Vierlinge. The modern record in the 1900s. Und im 20. Jahrhundert came from a girl from Santiago, Chile. Kommt von einem Mädchen von Santiago in Chile. 64 children. 64 Kinder. 55 are recorded, are documented. 55 sind auch wirklich dokumentiert. She claims she had 64. Aber okay. Sie sagt, sie hatte 64. So, give a big hand to the Chileans today. God bless you. Also yeah. Ein Applaus für die Chileaner. Very nice. Okay, Mark Twain said this. Mark Twain hat Folgendes gesagt. My mother had a great deal of trouble with me. Meine Mutter hatte große Schwierigkeiten mit mir. But I think she enjoyed it. Aber ich glaube, es hat ihr Spaß gemacht. Okay. Let's go to the kindness and severity of God as expressed through mom. Also gehen wir zu der Freundlichkeit und der Strenge Gottes, die durch Mütter ausgedrückt wird. Think of the moments you had with mom that were the most comforting. Denk an die Momente, die du mit deiner Mutter gehabt hast, die dir am meisten Trost gebracht haben. Where you fell and mom picked you up. Wo du hingefallen bist und deine Mama hat dich aufgehoben and spoke words of comfort und hat dich getröstet. And I know maybe there's somebody here who'd had a bad experience with their mother. Und ich weiß, vielleicht ist jemand hier, der eine schlechte Erfahrung mit seiner Mutter gehabt hat. We're coming to that. Don't get upset at me. Aber wir werden auch darüber sprechen, also reg dich jetzt nicht auf. Yeah. But the kindness of a mother. Aber die Freundlichkeit einer Mutter. Jesus uses this as an example. Jesus verwendet das als ein Beispiel. Isaiah spoke of this. Jesaja hat darüber gesprochen. He said, the Lord said, O Zion says, der Herr sagt, Zion, Zion, that I have forgotten. Sagt, ich habe vergessen. But God says, can a mother forget her children? Aber Gott sagt, kann eine Mutter ihre Kinder vergessen? Can a mother forget the one who she nursed? Kann eine Mutter die vergessen, die sie gestillt hat? Possibly. Vielleicht. But the Lord will never forget. Aber der Herr wird niemals vergessen. There's a side of God that is like a mother. Da ist eine Seite Gottes, die wie eine Mutter ist. The nature of a mother comes from God. Die Natur einer Mutter kommt von Gott. Right from God. Genau von Gott. It's not like God is a father and he has no idea what a mother experiences. Es ist nicht so, als wäre Gott nur ein Vater und hat keine Ahnung, was eine Mutter eigentlich durchmacht. There's a mother side of God. Es gibt eine Mutterseite von Gott. And in our mothers, und in unseren Müttern, there comes a revelation of the Lord. Da kommt eine Offenbarung vom Herrn. And I would like to encourage us. Und ich würde uns gerne ermutigen. Some of us have had wonderful relationships with our mothers. Manche von uns hatten wunderbare Beziehungen mit unseren Müttern. Some of us average relationships. Andere vielleicht durchschnittliche. And some of us have had bad relationships. Und manche vielleicht schlechte Beziehungen mit Mutter. Some people may be angry right now and feel, well, my mother abandoned me. Manche sind jetzt vielleicht verärgert und denken sich, na, meine Mutter hat mich verlassen. But you know what? Aber weißt du was? Just for the fact that our mother brought us into this world. Nur einfach durch die Tatsache, dass unsere Mutter uns in die Welt gesetzt hat. Is enough to rise up and bless her. Ist genug, sich aufzurichten und sie zu segnen. Psalm 27 verse 10. Psalm 27 vers 10. If father and mother abandon me, wenn Vater und Mutter mich verlassen, God takes me up. Dann hebt mich Gott hoch. God will take me. Gott wird mich holen. God becomes my father and my mother. Gott wird mein Vater und meine Mutter werden. And that's a promise from him. Und das ist eine Verheißung von and ihm. He's the great equalizer. Und er ist der große Gleichmach, Ausgleicher. If mom and dad withdraw, God draws near. Wenn Vater und Mutter sich zurückziehen, dann kommt Gott umso näher. What I would like to encourage us is really in our hearts to rise up and bless our moms. Und wozu ich uns ermutigen möchte, ist einfach, dass wir in unseren Herzen uns erheben und unsere Mütter segnen. Somebody wrote me a note after service this morning. Und jemand hat mir eine Notiz geschrieben nach dem Gottesdienst heute früh. Thank you for preaching this. Danke, dass du das gepredigt hast. Because I know this person has a very difficult time with their mother. Weil ich weiß, diese Person hat eine sehr schwierige Zeit mit ihrer Mutter. But what I want to say is that. Aber was ich sagen möchte. Again, even if the only thing she did was to bring me into this world. Noch einmal, wenn das einzige, was sie für dich getan hat, war, dass sie dich in die Welt gesetzt hat. That is enough to rise up and bless her. Das ist schon genug, um dich aufzurichten und sie zu segnen. In my heart. In meinem Herzen. And if my mother has already died. Und wenn meine Mutter schon gestorben ist. And I've had a bad relationship. Und ich hatte eine schlechte Beziehung. I can still bless her in my heart to God. Ich kann sie noch immer in meinem Herzen zu Gott segnen. And if I've had bad memories and I never had a chance to say I'm sorry. Und wenn ich schlechte Erinnerungen habe und niemals die Chance hatte, mich zu entschuldigen. I can still speak to God about it. Kann ich immer noch mit Gott drüber sprechen. Because what I want to show is that we cannot have a healthy relationship with God. Weil was ich zeigen möchte, ist das, dass wir keine gesunde Beziehung mit Gott haben können. If we don't have a healthy relationship with our mother, wenn wir keine gesunde Beziehung mit unserer Mutter haben, no matter where she's at, egal wo sie steht, but my attitude is thankfulness. Aber meine Einstellung ist Dankbarkeit. And in my mother, I see the kindness and the severity of God. Und in meiner Mutter sehe ich sowohl die Freundlichkeit als auch die Strenge Gottes. Which really draws attention to the awesomeness of who God is. Was wirklich die Aufmerksamkeit auf die Herrlichkeit Gottes bringt. Much more than a father. Viel mehr noch als ein Vater. But a mother. Aber eine Mutter. I mean, we were inside of our mom. Wir waren in unserer Mutter drinnen. Like we forget this. Wir vergessen das. Somehow we just like mom fades out. Irgendwie wird verblasst die Mutter in unseren Gedanken. Last time we thought about our time in the womb? Wann war das letzte Mal, wie wir über unsere Zeit im Mutterleib nachgedacht haben? How early can you think back to your mother, to being in your mother's arms? Wie weit kannst du dich zurückerinnern oder wie klein warst du oder dass du dich erinnern kannst in den Armen deiner Mutter gewesen zu sein? I remember my mother holding me. Ich kann mich erinnern, dass mich meine Mutter gehalten hat. 3 days after I was born. 3 Tage nachdem ich geboren war. I wish I could, right? Ich wünschte, ich könnte das. Maybe I wish I couldn't. Maybe I'm glad I can't. Oder vielleicht bin ich auch froh, dass ich mich nicht erinnern kann. The way I looked, right? It's like. So wie ich ausgeschaut habe, ne? Anyway, the point tonight. Aber der Punkt heute Abend ist, rise up and bless mom in your heart. Ist, erhebe dich und segne deine Mutter in deinem Herzen. Maybe make a phone call tonight. Vielleicht ruf sie an heute. Maybe she's cursed you. Vielleicht hat sie dich verflucht. And it's impossible to make a phone call. Und es ist unmöglich, einen Anruf zu tätigen. Then at least start in the heart and rise up and bless mom. Dann beginne wenigstens in deinem Herzen und erhebe dich und segne sie. There's a promise in Ephesians chapter 6. In Epheser 6 gibt es eine Verheißung. Starting at verse 2. Beginnt in Vers 2. Quoting from the Old Testament. Und das ist ein Zitat vom Alten Testament. Honor your father and your mother. Ehre deinen Vater und deine Mutter. For this is the first commandment that has promise. Denn das ist das erste Gebot, das eine Verheißung dabei hat. If we do this, we will live long on the earth. Wenn wir das tun, dann werden wir lange leben auf dieser Erde. Now, I remember being a little kid. Ich kann mich erinnern, ich war ein kleines Kind. And I remember my friends cursing their parents. Und ich kann mich erinnern, wie meine Freunde ihre Eltern verflucht haben. Speaking nasty things about und wirklich Mom and Dad. Schreckliche Dinge über Mama und Papa gesagt haben. And I remember as a little kid being so grieved when I heard these things. Und ich kann mich erinnern, dass ich als kleines Kind so betrübt war, wie ich diese Dinge gehört habe. Because no matter what mom or dad did, denn egal was Mama oder Papa auch getan haben, in terms of discipline, was die Disziplin anbelangt, they were still mom and dad. Sie waren einfach immer noch die Eltern. And I saw friends of mine. Und ich habe Freunde von mir gesehen. Just go downhill. Die einfach immer weiter runtergekommen sind. Into all kinds of trouble. in alle möglichen Arten von Schwierigkeiten. And I clearly remember their relationship to their mom and dad. Und ich kann mich ganz klar an ihre Beziehung mit ihren Eltern erinnern. And this promise in Ephesians is true. Und diese Verheißung in Epheser ist wahr. Honor your mother and your father. Ehre deine Mutter und deinen Vater. Now just thinking about mom a little bit. Und wenn du jetzt über deine Mutter nachdenkst. Those tender moments. Diese sanften Momente. My mom used to always comb my hair. Meine Mutter hat immer meine Haare gekämmt. She used to put some gel in it, you know, and comb it back. Hat dann so Gel reingegeben, hat sie zurückfrisiert. And then flip the front, you know. Und dann hat sie so das vorne so auf die Seite gebogen. And it was nice, mom combs your hair, you know. Nett, wenn deine Mama deine Haare frisiert. I remember two things, the comb. Ich kann mich an zwei Dinge erinnern, an den Kamm. And the spoon. Und den Löffel. And man, mom, when she got that spoon. Also wenn sie diesen Löffel in die Hand genommen hat. There was no way. You put your fingers up and boom, boom, boom, boom. Da gab es keinen Ausweg. Du hast deine Hände hochgehoben und schon ist losgegangen. I mean, you try to block your thigh from that spoon. Du hast versucht, deinen Oberschenkel da also irgendwie wegzuhalten von diesem Löffel. And you got it on the knuckles. You got it anywhere that came in its path. Du hast es auf die Knöchel bekommen. Das hast du, egal wo auch immer es hingegangen ist. I remember one night. I woke up in the middle of the night. Und ich kann mich erinnern, eines Nachts bin ich mitten in der Nacht aufgewacht. I thought I'll go swimming. Und ich habe mir gedacht, ich gehe schwimmen. So, I went under my covers. Also bin ich unter meine Decke gegangen. I was swimming from one side of the bed to the other. Und bin von einer Seite des Bettes zur anderen geschwommen. I was holding my breath. Und habe meinen Atem angehalten. And I would flip the cover up and take breath. Und habe dann die Decke hochgehoben und habe tief Luft geholt. Swim over to the other side. Bin dann auf die andere Seite geschwommen. Stick my head for some air. Und hab meinen Kopf aus der Decke rausgehalten und hab geatmet. Bin einfach durch das ganze Bett Having geschwommen. A wonderful time. Und hatte eine wunderbare Zeit. Making a lot of noise. Hab viel Lärm gemacht. And suddenly, und plötzlich the covers went, sind plötzlich die Decke so weggerissen and worden. It was Mama. Da war die Mama. And she was mad. Und sie war sehr zornig. And she gave me such a beating. It was incredible. Und sie hat mich so geschlagen. Das war wirklich it was unglaublich. You gotta sleep. She must have hit me like 35 times. Sie muss mich 35 Mal gehaut haben. And she throws the covers on me. Und dann hat sie wieder die Decke auf mich geworfen. And I'm just in shock, you know. Und ich bin total im Schock. And I'm laying there. Und ich liege da so. With my eyes like wide open. Mit meinen Augen ganz weit geöffnet. And then I said to myself. Und dann habe ich mir gesagt. Sharks. Haie. The severity of mom. Die Strenge von Mama. Like mom could be so comforting. Die Mama kann so tröstend sein. And then mom could be so mean. Und dann kann sie aber zugleich so böse sein. And it was all encompassed in one person. Und das war alles in einer Person enthalten. And you come to realize that, you know, dad. Und dann fängst du an zu erkennen, dass if dad came into the picture, dad was really severe. Wenn der Papa dann ins Bild kommt, also der war noch viel strenger. But it was really only because mom spoke to him. Aber das war eigentlich wirklich nur, weil die Mama schon mit ihm gesprochen hat. I mean, Dad comes home from work and Dad says, "Okay, kids, let's get the baseball out." Also der Papa kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, "Komm, Kinder, hol mal den Baseball." And let's move some of these trees around and clean the yard. Und lass uns ein paar von diesen Bäumen da herumstellen und den Garten aus, yeah. Also reinigen. Dad's had a tough day. Der Vater hat einen schwierigen Tag gehabt. But if mom had a tough day, aber wenn die Mama einen harten Tag with gehabt us, hat, mit uns, I'm gonna tell your father, ich werde es eurem Vater sagen. When he gets home, und wenn er nach Hause kommt, he's gonna give it to you. Dann wird er es euch geben. And really, the severity of dad was only an extension of the severity of mom. Und eigentlich war wirklich die Strenge vom Papa nur eine Ausweitung von der oder eine Fortsetzung von der Strenge von der Mama. And that was the worst thing you could hear. Und das war das Schlimmste, was du hören konntest. Okay, I'm sick of you boys. Ah, ist mir egal. Ich kann es nicht mehr aushalten mit euch. When your father gets home. Wenn dein Vater nach Hause kommt. No. Nein. Not father. Nein, nicht der Vater. Yes. Ja. And then came the paddle. Und then you run into your room, close the door. Und dann gehst du in dein Zimmer und schließt die Tür. Dad comes home. Dann kommt der Vater nach Hause. You hear the car. Du hörst das Auto. Then you hear them talking. Und dann hörst du, wie sie reden. Robert, Mark, Mark, come here. Come here. What'd you say to your mom today? Was hast du heute zu deiner Mutter gesagt? You kids, bend over. Ihr Kinder, beugt euch runter. Come on, bend beugt euch runter. Komm. The big oak panel comes out. What do you say to your mother? Und dieser große alte Löffel kommt heraus. Wah! Bah! Ah! Ah, come on, Mom, mercy. Another one. Ah, komm, Mom, Barmherzigkeit. Wow. The severity of Mom. Die Strenge der Mama. Executed through Dad. Die durch den toten Papa ausgeführt wird. But in one person, aber in einer Person, we see this amazing comfort. Sehen wir diesen unglaublichen Trost. Like if I fell, zum Beispiel wenn ich hingefallen and bin got bloody, und blutig geworden fell bin, off my bike, bin von meinem Fahrrad runtergefallen, Mom would say, "You poor thing, come here." Dann würde die Mama sagen, ah, du Armes, komm Dad her. Dad would say, what are you retarded? Der Papa wird sagen, was ist mit dir? Bist du behindert? I remember. I'm running down the driveway. Ich renne da so runter. And I came off the curb. Und bin da so den Gehsteig runter gefahren. And because I was running so fast, I just lost, you know, the height of it, you know. Und weil ich so schnell gelaufen bin, habe ich irgendwie die Distanz nicht ganz gesehen. And I just landed like, und bin da so gelandet. And I was bleeding. Und ich habe wirklich geblutet. And I had pebbles underneath my skin. Und ich hatte diese Steine unter meiner Haut. My father's working on the car. Und mein Vater arbeitet am Auto. He walks sober. Er geht zu mir her. He says, "What are you, stupid?" Was ist, bist du dumm? Smacks me in the head. Und haut mir noch eine auf den Kopf. So, don't you know how to run? Weißt du nicht, wie man läuft? Are you retarded? Bist du zurückgeblieben? I said, "Thanks, Dad." Danke, Papa. Where's Mom? Wo ist die Mama? Where's Mom when you need her? Wo ist die Mama, wenn man sie braucht? You lose a baseball game, Dad says, "We'll win next time." Wenn du das Baseballspiel verlierst, dann sagt der Papa, naja, beim nächsten Mal gewinnt. But Mom's got the comfort. Aber die Mutter hat den Trost. Mom's like, "You poor things, you lost." Mama sagt, oh, du Armer, du hast Dad verloren. Dad would never say that. Der Papa würde das niemals you sagen. "You poor things, you lost." Du, ihr Armen, ihr habt the verloren. The best you could get was, "We'll get him next time." That's the best. Das Beste, was man da heraus, also was man von ihm hören konnte, war, das nächste Mal wird er gewinnen. Sometimes it's like, "You played like stupid." Aber manchmal hört man, ihr habt wie Idioten gespielt. Your knees are not bent. They're standing like sticks. Eure Knie beugen sich ja nicht einmal. Bend your knees next time. Bend your knees. Beugt eure Knie das nächste Mal. You cannot win like that. So kann man ja nicht gewinnen. Thanks, Dad. Danke, Papa. But Mom. Aber die Mama. But Mom is this beautiful picture of comfort. Ist dieses wunderschöne Bild von Trost. All the way to severity. So weit reichend bis zur Strenge. Because Mom doesn't have two sides of her brain. Weil die Mama nicht zwei Seiten ihres Gehirns hat. She has one brain. Sie hat einfach ein Gehirn. And in milliseconds she can go from one side to the other. Und in Millisekunden kann sie von der einen zur anderen Seite gehen. You can't get anything by Mom. Es geht nichts an ihr vorüber. Mom's too smart. Die Mama ist zu gescheit. She sees through everything. Sie sieht durch alles durch. Like you can get things past Dad. Beim Papa ist das schon anders. You know, if he's in the one side of his brain, you know. Wenn er auf der einen Seite seines Gehirns ist. But not Mom. Aber nicht die Mama. She's like a hawk. Sie ist so wie ein like an Adler. Eagle. Wie ein Adler. She's sharp. Sie ist sehr gescheit. Now in Matthew chapter 23, in Matthäus 23, we see this in the Lord. Dann sehen wir das im Herrn. And he says this just before, this is his last statement publicly, I believe. Und das ist, glaube ich, sein letztes öffentliches, seine letzte öffentliche Aussage. In verse 37 of Matthew 23. In Vers 37 von Matthäus 23. He said, "O Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets." Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten. "And stones those who are sent to her." Und steinig, die zu ihr gesandt sind. Now here's the mother's side of God. Und hier ist die Mutterseite von Gott. "How often I wanted to gather your children together." Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. "The way a mother hen gathers her chicks under her wing." Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. "And you were unwilling." Und ihr habt nicht gewollt. This is God. So ist Gott. God is like our mother. Gott ist so wie unsere Mutter. Comforting, the God of all comfort. Trost spenden, der Gott alles Trosts. Mothers have such an opportunity to glorify God. Mütter haben so eine große Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. To bring attention to the awesomeness of God. Aufmerksamkeit auf die Herrlichkeit Gottes zu führen. Like these men said. So wie diese Männer gesagt Everything haben. Everything I am, I owe to my mother. Alles was ich bin, das verdanke ich meiner Mutter. There's such a complete revelation of life there. Es gibt da so eine komplette Offenbarung von Leben. But look at the next statement. Aber schaut euch diese nächste Aussage an. First he says you were unwilling and then comes the severity of God. Zuerst sagt er, ihr habt nicht gewollt und dann kommt die Strenge Gottes. Behold, your house is being left to you desolate. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Why? Warum? They rejected him as Messiah. Sie haben ihn als Messias nicht angenommen. He came to express the kindness of God. Er kam, um die Freundlichkeit Gottes auszudrücken. And they rejected him. Und sie haben ihn abgelehnt. And we're going to murder him. Und waren schon dabei, ihn umzubringen. Eventually would crucify him. Und haben ihn dann schließlich gekreuzigt. And now comes the severity of God. Und jetzt kommt die Strenge Gottes. Toward those diesen gegenüber, who will threaten the objects of his grace. Die Objekte seiner Gnade bedrohen. God is like a mother bear. Gott ist so wie eine Mutter, so eine Bärenmutter. A mother bear loves her cubs. Eine Bärenmutter, sie liebt ihre Kleinen. But don't threaten those cubs. Aber wehe, du bedrohst die. Because you will see the severity of a mother bear. Weil dann wirst du die Strenge von diesem Mutterbär sehen. Und wenn wir die Objekte von Gottes Liebe bedrohen, we will see the severity of God. Dann werden wir die Strenge Gottes sehen. When we don't respond to the grace of God, wenn wir nicht auf die Gnade Gottes reagieren, when we have an attitude, wenn wir eine Einstellung haben toward his grace, seiner Gnade gegenüber, and we live in self-righteousness or some kind of a strange thing, und wir leben in Selbstgerechtigkeit oder sonst in irgendeiner eigenartigen Sache, that's less than grace and truth, was weniger als Gnade und Wahrheit ist. Beware of the severity of God. Pass auf die Strenge Gottes. And here the Lord says, und hier sagt der Herr, behold, your house is being left to you desolate. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. And watch this next statement and we'll und schaut close. Euch diese nächste Aussage an und dann schließen wir. For I say to you, denn ich sage euch, from now on, von jetzt an, you shall not see me, werdet ihr mich nicht sehen. Watch this. Until you say, blessed. Bis ihr sprecht, gepriesen. Proverbs 31. Sprüche 31. Her children rise up and say, blessed. Ihre Kinder erheben sich und sagen, gepriesen. Mom is blessed. Die Mutter sei gesegnet. My mother is a gift from God. Meine Mutter ist ein Geschenk von Gott. The two connect here. Die zwei werden hier verbunden. We can connect these two. Wir können das verbinden. Jesus is saying, "You will, Israel, you will not see me again." Jesus sagt, Israel, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Until you say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Bis ihr sprecht, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. And this is my point tonight. Und das ist jetzt mein Punkt heute. We are not going to see God in our life. Wir werden Gott in unserem Leben nicht sehen. We cannot say, "Oh God, blessed are you." Wir können nicht sagen, oh Gott, gepriesen seist du. Reveal yourself to me. Und offenbare dich mir gegenüber. When our parents are over here. Wenn unsere Eltern hier sind. And we don't say blessed to them. Und wir aber nicht zu ihnen sagen, gepriesen seid ihr. 1 John 4:20 once again. 1. Johannes 4:20 noch einmal. If you say you love God who you don't see, wenn du sagst, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, or how can you say you love God who you don't see? Oder wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst? When you do not love your brother who you do see. Wenn du nicht deinen Bruder liebst, den du eben schon siehst. Now what if that brother is your mother? Und was ist, wenn dieser Bruder eigentlich deine Mutter ist? How can we say, blessed is he who comes in the name of the Lord? Wie können wir sagen, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt? Blessed is Jesus. Gepriesen sei Jesus. The one I've never seen. Der, den ich niemals gesehen the habe. One who died for me. Der, der für mich gestorben ist. When we don't say, blessed is my mom who brought me into existence. Wenn wir nicht sagen, gepriesen sei meine Mutter, die mich zum Leben gebracht hat. Blessed is my mom who carried me in her womb for 9 months. Gesegnet oder gepriesen sei meine Mutter, die mich in ihrem Mutterleibe 9 Monate getragen and hat. Delivered me. Und mich dann entbunden hat. And maybe she gave me away at birth. Und vielleicht hat sie mich auch hergegeben nach meiner Geburt. The Bible promises that God takes us up. Die Bibel verheißt uns, dass Gott uns hochhebt. This is my point. Und das ist mein Punkt. Maybe for some people here. Vielleicht für manche Leute hier. We need to pray. Wir müssen beten. And really just quietly just turn to the Lord in this. Und einfach still uns zum Herrn wenden in dieser Sache. And say, God, have I ever blessed my mom? Gott, habe ich jemals meine Mutter gepriesen? Some of us have had bad experiences. Manche von uns haben schlechte Erfahrungen gehabt. I've had a great experience. Ich hatte eine wunderbare Erfahrung. I have seen the severity of God. Ich habe die Strenge Gottes gesehen. On my behind. Auf meinem Hinterteil. I've seen the comfort of God. Und ich habe auch den Trost Gottes gesehen. With the comb. Mit dem Kamm. But I have felt that spoon many times. Aber ich habe auch diesen Löffel oft gespürt. On my thighs. An meinen Oberschenkeln. On my fingers. Auf meinen Fingern. Anyway, the point is. Und der Punkt ist. Let's bless Mom. Lass in unsere our hearts. Mutter segnen oder preisen in unseren Herzen. Because Mom. Weil Mama. Is such an expression. Of the nature of God. So ein Ausdruck von der Natur Gottes ist. Amen. Amen. She's such a revelation of the full picture of the nature of God. Sie ist so eine Offenbarung von dem vollen Bild von der Natur Gottes. And if in my heart I cannot bless my mom. Und wenn ich in meinem Herzen meine Mutter nicht preisen kann. Whether she's dead or alive, ob sie jetzt schon gestorben ist oder whether noch nicht, she's wonderful or not so wonderful, ob sie jetzt wunderbar ist oder auch nicht so wunderbar, that's not an issue. Das ist jetzt nicht die Sache. But let's not let this get between us and God. Aber lass das nicht zwischen uns und Gott kommen. Because if that's an unsettled issue, denn wenn das eine Sache ist, die nicht klar ist, it really can hinder my walk with God. Oder nicht gelöst ist, das kann wirklich meinen Wandel mit Gott behindern. Because inside of me there's a contradiction here. Weil in mir drinnen da ein Widerspruch ist. Amen. Amen. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for who you are. Danke dafür, wer du bist. Thank you for our moms. Danke für unsere Mütter. And our dads. Und auch unsere Väter. We thank you that we can be alive. Wir danken dir, dass wir leben dürfen. And we can receive your grace. Und dass wir deine Gnade sehen können. Thank you for who you are. Danke dafür, wer du bist. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute. And you've never received the Lord. Und du hast noch nie den Herrn angenommen. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir beten heute? Just say, God in heaven. Sag einfach Gott im Himmel. Would you be my father? Würdest du mein Vater sein? Like it says in the Psalms. So wie es in den Psalmen heißt. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Cleanse me. Reinige mich. Wash me. Und wasche mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Christi. Receive me. Nimm mich an. As your child. Als dein Kind. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Fill my heart. Und fülle mein Herz, so that I can cry, damit ich rufen kann, Abba, Father. Papa, Vater. Just say, God, be my father. Sag einfach Gott, sei mein Vater. Be my mother. Und sei meine Mutter. Please. Bitte. Take me in your arms. Nimm mich in deine Arme. Comfort me. Und tröste mich. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute. There's bitterness in the heart. Wo Bitterkeit im Herzen ist. Toward your mother. Gegenüber deiner Mutter. Things that she did. Dinge, die sie getan hat. Things that she didn't do. Oder Dinge, die sie nicht getan hat. Let's pray tonight. Lass uns heute beten. That on Mother's Day God would heal this. Dass am Muttertag Gott das heilen würde. And that we would give this to the Lord. Und dass wir das dem Herrn geben. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. That you are our Father and our Mother. Dass du unser Vater und unsere Mutter bist. We love you and appreciate that we will be with you for eternity. Wir lieben dich und wir schätzen das so sehr, dass wir mit dir in Ewigkeit sein werden. We want to walk out of here tonight. Und wir möchten von hier rausgehen heute. Blessing our mom. Unsere Mütter preisend. Forgive us, Lord. Vergib uns, Herr. And cleanse us. Und reinige uns. That we might be free. Damit wir frei sein können. We pray. Das beten wir. Help us, Lord. Hilf uns, Herr. Take away the pain. Und nimm diesen Schmerz weg. We ask in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. I was asked to give a testimony, what it means, what the difference is to be a mother with Christ. Und da ist mir bewusst geworden, alles. And I thought to myself, everything. Ich wäre ohne Gott komplett verloren als Mutter. Without God, I would be lost as a mom. Ich bin 20 Jahre jetzt Mutter. I've been a mom now for 20 years. Und erziehe meine Kinder seit 13 Jahren mit dem Herrn. And my children are walking with the Lord for 13 years. Und mir ist auch da bewusst geworden, der perfekte Plan Gottes. And I have been aware of the perfect plan of God. Ich bin geschieden worden und Gott ist in mein Leben getreten. I got divorced and then God came into my life. Meine Kinder waren 3 und 7. My children were 3 and 7. Und von da an musste ich mich eigentlich nicht mehr mit 1000 Erziehungsbüchern abplagen. And I didn't have to worry myself with thousands of books on how to raise your children. Ich hatte das Handbuch schlechthin. I had the handbook. Und ich habe in meiner Bibel an vielen Stellen ein bestimmtes Zeichen für Erziehung. And I found places in the Bible where I would mark about raising children. Ganz besonders bei den Sprüchen. Especially in the Proverbs. Ich konnte also alle Ordnungen und alle Richtlinien wirklich direkt vom Schöpfer beziehen. I could get so much advice right from my Creator. Für mich hat es auch viel bedeutet, Gott als Tröster zu haben. And for me it was so important to see God as a comforter. Ich konnte mich dort anlehnen und Rat suchen. I could lean on him and get counsel. Und Antwort bekommen. And answers. Es waren schwierige Zeiten finanzieller Natur. There were problems financially. Und auch entscheidungsmäßig. And also making decisions. Es gibt so viele Entscheidungen, die für das ganze Leben eines Kindes wichtig sind. There are so many decisions that have to be made that concern your child for the rest of their life. Und man ist oft hilflos, die mitzuentscheiden. And sometimes you don't know what to do. Und da war mir Wissen und Sicherheit und Vertrauen zu Gott sehr wichtig. And so it was very important for me to have knowledge and trust in God. Zwei Dinge zu wissen. Gott hat einen perfekten Plan für jedes meiner Kinder. Two things to remember, that God has a perfect plan for all of my children. Und keine meiner Entscheidungsfehler. And none of the mistakes that I have made. Und keiner meiner Erziehungsfehler. And none of my mistakes raising my children. Kann diesen Plan zunichte machen. Can nullify this plan. An dem habe ich mich sehr, sehr oft angehalten. And on this I held fast. Gott hat mir auch immer geholfen, Gleiches nicht mit Gleichem zu vergelten. And God always showed me not to take revenge. Besonders in der Pubertät verletzt Kinder ihre Eltern sehr oft. Especially in puberty where children can really hurt their parents. Und ich wusste und weiß, wo ich mit meiner Verletzung hingehen kann. But I knew where to go with my hurts. Und Gott hat mich gelehrt, auch es zu zeigen, wie Vergebung wirklich gelebt wird. And God showed me how to really live out forgiveness. Heranwachsende Kinder brauchen eigentlich viel mehr Liebe, als sie verdienen. Growing children really need a lot more love than they deserve. Das kann ich mir nur von Gott holen. And that I can only receive from God. Und ich kann damit auch Zeugnis geben, dass wie Gott uns liebt, nämlich bedingungslos, dass ich das auch versuchen darf zumindest. And I can only get this from God because he loves me unconditionally. Und nur Gott kann mich auch lehren, loszulassen. And only God can teach me to let go. Von meinen Vorstellungen, meinen Erwartungen. From my expectations and my ideas for my children. Ich habe nachgedacht in diesen 13 Jahren, wo Gott mich verändert hat. And I was thinking in these 13 years where God changed me. Ich war vorher eine sehr cholerische Mutter. Before I was a very choleric mother. Ich konnte so Schreikrämpfe produzieren, dass mir selbst nachher übel war. I would get such a cramp from screaming that afterwards I felt sick. Und ich wundere mich, wie ruhig ich heute sitzen darf und argumentieren darf. And now I'm amazed how patient I can argue now with my children. Wahrscheinlich habe ich immer im Hinterkopf Pastor Robs Sanftmutpredigten. Maybe I always have in the back of my mind the gentle preaching of Pastor Rob. Ich habe Humor dazu bekommen, eine Riesenportion Humor. And also I've gotten a lot of humor from the messages. Dieser Humor schenkt mir auch den Abstand zu meinem Perfektionismus. And this humor helps me with my perfectionistic tendencies. Und ich war früher zerfressen von Ängsten, Zukunftssorgen. Before I would be worried about the future. Und auch da bin ich sehr gelassen geworden. And now I have become so relaxed. Auch wenn mein Stefan den vierten Fünfer heimbringt, kann ich noch gut schlafen. Even if my son Stefan brings home the fourth F, I can still sleep well at night. Wir haben in unserem Haus ein Bild mit einem Spruch hängen. We have in our home a plaque with a proverb on it. Jesus ist der Herr in diesem Haus. Jesus is the Lord of this house. Der unsichtbare Gast bei jedem Mahl. He is the unseen guest at every meal. Der stille Zuhörer bei jedem Gespräch. The quiet listener to every conversation. Natürlich wird das nicht immer hundertprozentig perfekt ausgelebt. Of course, this is not always 100% lived out. Aber es steht ständig über unserem Haus. But it's always there in our home. Und das ist das Wichtige, dass wir Gott wirklich integrieren können in unser Leben. And that's the most important thing, that we bring God into our lives. Von klein auf habe ich mit meinen Kindern beim Wachwerden gebetet, beim Frühstück gebetet. And when my kids were small, we would pray together when they got up in the morning and then at breakfast time. Ich habe sie nicht ohne Segen entlassen. I never let them go out without blessing them. Wir haben beim Essen gebetet, gedankt. We had prayer at every meal time and we thanked God. Wir haben mit Gebet und Dank abgeschlossen. And then at the end of the day we closed in prayer. Und diese Gebete waren manchmal lang, haben viel inkludiert. Sometimes these prayers were very long and included many things. Und ich habe wirklich gesehen, dass ich in diesem Leben bei den Kindern so vieles automatisiert hat oder in ihnen gefestigt hat, was ich erst bei manchen Gelegenheiten dann erkennen konnte. Ich habe es schön erkennen dürfen, ich wusste es vorher nicht. Das waren Überraschungen. And then through the years I have seen how these things have really become part of their lives and it was wonderful surprises for me. Zwei ganz kurze Beispiele zum Abschluss. One amazing example. Einmal gab es einen großen Krach am späten Abend mit dem Konstantin, er ist jetzt 20. One time we had a big argument. I had an argument with my son Konstantin, who's now 20. Und ich bin ins Zimmer, habe die Tür zugemacht. Ich neige dazu, dann also nichts mehr hören und sehen zu wollen. So I went into my room, closed the door and I didn't want to hear anything or talk about anything anymore. Aber er ist mir nachgegangen und hat mich zurückgeholt. But he came after me and brought me out again. Eben die Sonne nicht über meinem Zorn untergehen zu lassen. So that the sun wouldn't go down on my anger. Also da konnte er für mich ausleben, was wichtig war. So he was able to bring me out of the situation. Und das zweite war was Humorvolles, da war der Stefan in der ersten Volksschulklasse. And something funny happened with Stefan when he was in the first grade. Er hat einen Schreibtisch gebraucht und wir haben einen sehr billigen gekauft, der sehr schwach war, also dünnes Holz. And so he needed a desk, so we bought one. It was very cheap and very thin wood. Und er wusste, er darf nur daran arbeiten, aber nicht draufklettern. And he knew that he could only work at this desk but never climb onto it. Und wir hatten eine Gebetszeit am Abend, eine sehr intensive. And we had a very intense time of prayer that night. Und ich habe mich schon so angelehnt am Schreibtisch. And I was leaning on the desk. Meine Mutter hat eine schwere Operation hinter sich gebracht gehabt. Wir haben viel gedankt und ich war versunken. And my mother had just had a very serious operation and we were very deeply engrossed in prayer. Und habe mich dabei draufgesetzt. Das, was ich ihm immer verboten habe. And then I sat on the desk, something that I always forbid him to do. Und wie die Reihe wieder zu ihm gekommen ist, hat er gebetet. And then when it was his turn to pray, he prayed. Und lieber Herr Jesus, mach, dass der Schreibtisch, auf dem die Mama jetzt drauf sitzt, nicht zusammenbricht. He said, "Dear Lord Jesus, please don't let the desk break that Mom is sitting on right now." Das ist Leben mit Gott als Mutter in allen Höhen und Tiefen. And that's life with God as a mom.